einer aus dem Ghetto schafft es selten Neid. Leute lieben und hassen dich zur selben Zeit. Denn ich hab den SUV und die Felgen breit. Leute lieben und hassen dich zur selben Zeit. Wir sind die Zukunft, scheiß auf die Vergangenheit. Denn sie lieben und hassen dich zur selben Zeit. Das sind Gangster J.A. und Frank zum White. Leute lieben und hassen dich zur selben Zeit. Glaub mir, wenn du an dem Punkt bist, wo der schwere Weg Vernunft ist, der schlaue Weg zu dumm ist, merkst du, du bist ganz unten. Narben bleiben ewig, Zeit heilt keine Wunden. 28 Jahre kam ich immer grad über die Runden. Niemand hat an mich geglaubt, selbst mein Vater gab mich auf. Kids im Ghetto, wir sind aufgewachsen in den Straßenstaub. Das Heulen meiner Feinde ist Musik, du bist verloren, wenn die Straße dich nicht liebt. Glaub mir, denn keiner liebt dich wie dein Viertel, keiner hasst dich wie dein Viertel. Das Zufallsprinzip macht Gewinner wie ein Würfel. Die Typen, die dich hassen, wollen dich pseudomäßig mögen. Ich muss raus, ja, bevor sie mich hier töten. Denn keiner würde zögern, nur um seinen Ruf zu verbessern. Vor dir sind sie leiser, aber hintenrum am Lästern. Für jemand, der nichts hat, wirkst du selbst wie ein Weltstar. Gelb und lila Schein in meiner Hand ist wie ein Laker. Das ist einer aus dem Ghetto, schafft es Seltenheit. Leute lieben und hassen dich zur selben Zeit. Denn ich hab den SUV und die Felgen breit. Leute lieben und hassen dich zur selben Zeit. Wir sind die Zukunft, scheiß auf die Vergangenheit. Denn sie lieben und hassen dich zur selben Zeit. Das sind Gangster J.A. Yeah, Frank zum White. Leute lieben und hassen dich zur selben Zeit. Most hated, most wanted, lebt das Bugatti-Leben. Deutscher Rap ist low budget, Frank White. Über mich sind alle am Reden. Kenn mich aus auf der Street, so wie Navi-Geräte. Einziger Rapper, der hier noch polarisiert. Denn ich bin so programmiert, beschafft das Koka maskiert. Kleine Kinder glauben lieber Märchen von Farid. Zur selben Zeit schreiben Redakteure, Flair ist ein Nazi. Flair ist ein Hitzkopf, Flair ist nicht Hip-Hop. Doch Flair ist der, der dir für die Lüge ins Gesicht boxt. Carlo Kokschnucken ist ein Ghetto-Diamant. Von der Straße auf die Bank, ich bin Ghetto-Lieferant. Hab das Ghetto eingebrannt, dieses Ghetto macht einen krank. Doch vor CCN habt ihr deutsche Ghettos nicht gekannt. Du machst auf Street, doch ich bin immer noch das Original. Und deine Mutter macht es immer noch oral. Das ist einer aus dem Ghetto, schafft es Seltenheit. Leute lieben und hassen dich zur selben Zeit. Denn ich hab den SUV und die Felgen breit. Leute lieben und hassen dich zur selben Zeit. Wir sind die Zukunft, scheiß auf die Vergangenheit. Denn sie lieben und hassen dich zur selben Zeit. Das sind Gangster J.A. und Frank zum White. Leute lieben und hassen dich zur selben Zeit.